eine Nacht, eine von den viel zu vielen, in der wieder mal der Schlaf nicht kommen will. Und wie schon so oft zieht's dich gegen deinen Willen in die dunklen Straßen ohne ein bestimmtes Ziel. Und achtlos stößt du so, als wenn es ein Papierknäuel wär, mit den Füßen eine tote Taube vor dir her. Die Mädchen stehen wartend an der Mauer bei der Bahn, sie kennen dich und sprechen dich schon lange nicht mehr an. Der Mann dort hält sich tief im Schatten, tut, als wenn er liest, und traut sich erst heraus, wenn dein Schritt verklungen ist. Manche, die dir hier begegnen, sind dir ähnlich, sind allein. Manche, weil sie niemand haben, andere wollen alleine sein. Und sie sehen dich nicht an, tasten sich an dir vorbei und verbergen doch ihr Misstrauen, ihre Angst nur schlecht dabei. Als wenn ihre Einsamkeit schon ein Vergehen sei. Und in jeder Bar siehst du nachts auf deinen Wegen viele fremde Männer, volle Gläser in der Hand. Sie wollen ihren Kopf nicht auf den Fettfleck legen, der über jedem schäbigen Hotelbett an der Wand. Von den Köpfen vieler hundert anderer Männer stammt, die vor ihnen hier lagen und wie sie dazu verdammt. Zu trinken, dass die Barfrau ein Wort mit ihnen spricht, mit der sie sich nie zeigen würden, nicht bei Tageslicht. Auch sie weiß das genau, ohne dass sie es verrät, doch sicher lässt sie keinen von ihnen in ihr Bett. Manche, die dir hier begegnen, sind dir ähnlich, sind allein. Manche, weil sie niemand haben, andere wollen alleine sein. Und sie sehen dich nicht an, tasten sich an dir vorbei und verbergen doch ihr Misstrauen, ihre Angst nur schlecht dabei. Als wenn ihre Einsamkeit schon ein Vergehen sei. Beim Pissoir, wo die Stricher wieder warten, unter Büschen, Bäumen, die du nie so düster sahst, drehst du dich gleich wieder um und meidest diesen Garten, weil du noch von früher her ein Bild vor Augen hast. Den schwulen Alten morgens früh im Stiefmütterchen weht, den Schädel eingeschlagen und auf den Bauch gedreht. Sein Hirn schon in der Nacht von den Blumen aufgesaugt, lag er ohne Hose da ganz mager ausgelaugt. Von einem Leben voller Elend wie sein Tod so grau, und sein Toupet hing noch im Dornbusch feucht von Blut und Tau. Manche, die dir hier begegnen, sind dir ähnlich, sind allein. Manche, weil sie niemand haben, andere wollen alleine sein. Und sie sehen dich nicht an, tasten sich an dir vorbei und verbergen doch ihr Misstrauen, ihre Angst nur schlecht dabei, als wenn ihre Einsamkeit schon ein Vergehen sei. Auch im Wartesaal dösen jetzt betrunkene Männer, reden zu sich selber immer nur denselben Satz. Auch du setzt dich an den Tisch zu jenem Wermutpenner, er findet jede Nacht hier seinen warmen Platz. Frische Narben, Tage alter Schmutz verdecken fast, an seinem Handgelenk die Tätowierung aus dem Knast. Vornüber auf den Tisch gesunken wie die meisten hier, den Kopf in einer Lache von Rotwein, Rotz und Bier. Du fragst dich, wie er so verbogen, eingeknickt und krumm noch schlafen kann, und du beneidest ihn darum. Manche, die dir hier begegnen, sind dir ähnlich, sind allein. Manche, weil sie niemand haben, andere wollen alleine sein. Und sie sehen dich nicht an, tasten sich an dir vorbei und verbergen doch ihr Misstrauen, ihre Angst nur schlecht dabei, als wenn ihre Einsamkeit schon einst ergeben sei. Du sitzt da und fängst nach und nach selber an zu träumen, siehst dich als kranke Taube, die sich kaum noch regt. Hast dich fernab von Luft und Sonne und von hohen Bäumen im Luftschacht deines Hauses zum Sterben hingelegt. Und aus den tristen Fensterlöchern über deinem Grab fallen Auswurf und Gestank pausenlos auf dich herab. Geräusche hörst du, während deine Lebenskraft zerrinnt, von denen Röcheln, Spucken, Fluchen nicht die schlimmsten sind. Ganz hoch über dir kannst du ein helles Viereck sehen, ein Stück Himmel, ein Stück Hoffnung, schon bewegst du deine Zehen. Stehst auf, schlägst mit den Flügeln und erwachst bei dem Versuch, dich hochzukämpfen zu dem Fleck, der Leben heißt für dich, der doch nur aussieht wie ein oft benutztes Taschentuch. Manche, die dir hier begegnen, sind dir ähnlich, sind allein. Manche, weil sie niemand haben, andere wollen alleine sein. Und sie sehen dich nicht an, tasten sich an dir vorbei und verbergen doch ihr Misstrauen, ihre Angst nur schlecht dabei, als wenn ihre Einsamkeit schon